Sind wir wieder diese Woche, Dropkick Drama Nummer 116 nun schon. Hallo Thomas. Bonjour, Ambandur. Ja, da sind wir wieder. Im alteingespielten Team und wie auf Zack gerade jetzt geht das Belüftungssystem des Notebooks los. Ja. Ja, wir wollen heute Survivor Series besprechen vor allem. Fiel mir dann so auf. Den Pepper haben wir ja noch nicht besprochen, der ist schon wieder in meinen Gedanken so weit weg. Ach, Survivor Series. Das ist ja komisch, ich habe mich auf Dezember zu Dezember vorbereitet. Tja, ja, und dann gab es noch eine sehr gute Raw-Sendung und Thomas hatte heute Morgen oder heute Nachmittag per E-Mail angeregt, dass wir doch das King of the Ring-Tournament, was ja in Form einer dreistündigen Raw-Sendung jetzt morgen Nacht kommt, tippen könnten. Aber wir wollen auf jeden Fall erstmal Survivor Series besprechen. Ja, also ohne, vor allen Dingen müssen wir ja die Raw besprechen. Ja, vor allem müssen wir erstmal den Pay-Per-View besprechen. Also wenn nach Survivor Series müssten wir dann aber Raw und SmackDown besprechen, wenn wir King of the Ring tippen wollen. SmackDown habe ich noch gar nicht gesehen. Dann können wir ja King of the Ring nicht tippen, es sei denn, du willst dich spoilern lassen. Also ich kenne die 8 Teilnehmer schon. Ich habe aber die SmackDown-Ergebnisse noch nicht gelesen. Dann bist du ja schon gespoilert, weil dann ist ja klar, wer dann die SmackDown-Sachen gewonnen hat. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, ich sehe nämlich gerade... Dass ich mal, ja doch, ich muss nur, weil ich ja traditionell hier dann immer abwasche, ich muss nur sehen, dass ich mal ein Zettel mit den Sternewertungen hier wo liegen habe. Ja, die habe ich ja schon, das gehört ja zu meinen Vorbereitungen. So, ich habe hier heute auch wieder Reifenkekse. Ich habe lange keine Reifenkekse. Doch, wir waren letztens wieder bei Real und da gibt es sie ja immer. Es gibt die jetzt übrigens auch mit, statt dieser Milchsoße, gibt es die jetzt auch mit Schokosoße dazwischen. Könnte ich die, ja, es gibt glaube ich 3 oder 4 verschiedene Sorten, die kriegst du ja auch alle beim Marktkauf. Aber ich hatte jetzt natürlich auch die noch ein paar Weihnachtskekse von Oma. Ja, ja. Jetzt hab ich aber keine mehr. Das heißt, ab nächstes Wochenende kann ich dann auch mal wieder Kekse aus dem Laden ganz normal holen. Die zwar nicht so lecker sind, aber auch mal eine Abwechslung. Reifenkekse, ungeschlagen. Die sind wirklich der Wahnsinn. So. Heute sind wir sehr spät dran. Heute ist übrigens der 1. Advent, das heißt, heute werden Weihnachtslieder gesungen. Ach ja, ich wollte die ja eigentlich zuschicken, habe ich auch vergessen. Vom Himmel hoch, oh du. Achso, bist du noch gar nicht so weit? Nee, das kenne ich gar nicht, das Lied, aber. Du kennst doch wohl, oh du Fröhliche, oh du Selige. Ja, aber wie du da gerade angefangen hast, das klang schon sehr verdächtig. Das war natürlich vom Himmel hoch, da komme ich her. Aber die zweite Zeile weiß ich aus dem Kopf auch nicht. Oh, vom Himmel, das kenne ich wirklich nicht. Vom Himmel hoch, ach, kenne ich nicht. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Kenne ich nicht. Ja, da musst du ja mal ein Buch mit Weihnachtsliedern holen. Bei Oma, da gibt es so ein schönes mit so orangen-weißen Cover. Das ist in der Truhe drin, wo auch die Weihnachtssachen drin sind. Und da werde ich mal sehen, dass ich dieses Jahr zu Weihnachten bei Oma ordentlich Lieder singe. Oh, ja, dann will ich hoffen, dass wir in unserem Zweitstudio bei Oma auch noch aufnehmen, dann können wir ja mal zusammen was singen. Ja, das, wobei zu dem Zeitpunkt haben wir die Kisten aus dem Keller noch nicht hochgeholt. Zumindest nicht, wenn du am 23. kommst. Weil am 24. vormittags wird ja der Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt und dann holt man ja am 24. noch die Kiste erst hoch. Ach so. Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, wir wollen heute aber auf jeden Fall erstmal Survivor Series 2010 vom 21.11. Aus der American Airlines Arena in Miami, Florida, nicht tippen, aber reviewen. Also da mal so drüber gucken, was da so passiert ist. Ja, tippen wäre blöd, das würde ich auf jeden Fall gewinnen. Ja. Der Pay-Per-View ist auf jeden Fall wieder ganz klar auf den Main Event mit John Cena ausgelegt. Das sieht man auch da in diesem Intro-Video. Wieso, im Main Event waren noch Randy Orton und Wade Barrett. Ja, Thomas. Verstehe ich nicht. Ausgelegt war es natürlich auf John Cena. John Cenas Karriere. Aber wir Weil es fangen. war doch Wade Barrett und Randy Orton im Main Event. Ja, ich glaube, da kommen wir später nochmal zu. Wir fangen an mit dem, ja, mit dem Opener natürlich, mit dem United States Championship Match zwischen Ted DiBiase, der kommt mit Maurice zum Ring, und Daniel Bryan. Was kannst du zu diesem Match sagen? Oh du, aus dem Kopf kann ich mich gar nicht mehr so an alles erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass das so eines der besten Matches des Abends war, dass es auch von der Zeit her ganz okay war. Das war so knapp 10 Minuten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du hast sicher die genaue Zahl. 9 Minuten 57. Ja, siehst du, knapp 10 Minuten, da liege ich ja nicht ganz verkehrt. Ted DiBiase scheint wirklich so ein bisschen auch auf dem absteigenden Ast zu sein. Der hat tatsächlich auch wieder mal verloren. Er hat im Labellock aufgegeben. Er hat also auch eindeutig, ohne jetzt irgendwelche Tricks oder Eingriff von außen verloren. Ja, und das gleiche ist bei Raw auch nochmal passiert, allerdings nicht nach 10 Minuten, sondern nach vielleicht 2-3 Minuten. Sehr, sehr kurzes Match bei Raw. Ja, das ist ganz komisch. Bei Raw gab es gleich zwei Rematches vom Survivor Series. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man die Pay-Per-View-Buys sich anguckt, dass man sagt, naja, ihr könnt dasselbe Match, ihr könnt einige derselben Matches auch direkt am nächsten Tag für umsonst sehen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man da zu viele Rematches macht. Ja, der Ted DiBiase, da gibt es schon Spekulationen, ob der doch hinter den Kulissen sich irgendwelche Feinde gemacht hat, weil der doch ziemlich auf dem absteigenden Ast ist. Aber das Match hier, was da zwischen den beiden lief, das war ein sehr gutes Match. Ja, sehr, sehr Ein gut. 3,5 Sterne habe ich dem gegeben. Ja, sehr gutes Match. Mein Match of the Night direkt mit schnellem Blick über meine Bewertung. Ich gebe 3 Viertel. Ich gleiche immer meine Wertung mit dem Pro Wrestling Torch ab. Und schraub dann ab, oder was? Nein. Nee, dank dem Pro Wrestling Torch wurde ich diesmal auch wieder dick gespoilert über die nächste Raw, aber da kann man nichts machen. Ich vergleiche immer und ich merke, dass meine Bewertungen immer recht gleich sind, und ich habe gemerkt, dass ich diesen Pay-Per-View im Gegensatz zu Pro Wrestling Torch wohl sehr gut bewertet habe. Also nicht, dass Pro Wrestling Torch jetzt schlecht bewertet habe, aber ich habe einige Wertungen etwas weiter nach oben, als ich das ansonsten machen würde. Was hat denn der Pro Wrestling Torch gegeben? 3 Sterne oder was? Das kann ich dir auswendig nicht sagen, aber man kann natürlich nachgucken. Ja, könnte man machen, wenn man wollte. Di So, du machst das jetzt gleich. Ja, ich mach das. Ich habe hier mein Notebook, Netbook direkt stehen. Ob das legal ist, weiß ich nicht. Warum sollte das nicht legal sein? Man weiß es nicht. Pay-per-view Reports. Jing. Jing. Jing. So, Wade Keller. Weiß der nette Mann, so, ja. Gibt dem ersten Match eine Bewertung von, wo steht's denn? Ach da, 3 Sterne. Good Match, nice to see Brian Gehirn. Ja, nice Match. Good Match. Ja, 3 Sterne. Okay. Nee, weiter. Dann wird Daniel Bryan aber von The Miz niedergeschlagen. The Miz geht zum Ring und macht im Ring klar, dass er zu jeder Zeit seinen Money in the Bank Koffer einlösen kann. Und ihm ist auch egal, was mit John Cena passiert. Er interessiert sich nur für Wade Barrett und Randy Orton. So wie das eigentlich bei solch einem Titelmatch sein sollte, aber naja. Naja. So, dann kommt es zum nächsten Wolltest du das Match. wohl nochmal in Erinnerung rufen, weil das ist ja so mit seinem Koffer, das ist ja jetzt doch schon eine ganze Weile hingezogen. Das ist wohl doch ein bisschen in Vergessenheit vielleicht geraten, dachten sie sich. Und dann können wir das ja mal wieder in Erinnerung rufen, und am nächsten Tag war es ja dann soweit. Ja, dann gibt es Highlights-Videos und Interview mit Sheamus, und dann kommt es zu dem entsprechenden Match zwischen Sheamus und John Morrison. Was kannst du uns zu diesem Match sagen, Thomas? Noch weniger wahrscheinlich. Nö, auch ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ging auch so. Von der Zeit her war das ähnlich lang. Und es war auch ein recht gutes Match, wenn ich mich erinnere. Ich hab es aber im Detail nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass ich sehr überrascht war. Es war ja relativ ausgeglichen im Kampf, und ich war sehr überrascht, dass am Ende John Morrison den Sieg davongetragen hat. Und wenn ich auf meinen Zettel gucke, habe ich dem auch 3,5 Sterne gegeben. Also schon ziemlich gut gewesen, ne? Ja, John Morrison hat gewonnen. Ich war überrascht. Es gab keinen... es ist mit der Name des Moves natürlich gerade entfallen. Starship Pain gab es nicht. Es gab keinen regulären Finisher von Morrison zum Sieg. Es gab nur einen Running Knee Strike. Ich glaube, der Starship Pain, er hatte den irgendwie versucht und dann konnte aber Sheamus irgendwie sich wegkronen oder was. Ne? Ja, ich glaube, ja, oder Knie hochgezogen. Eins von beiden. Irgendwie sowas war da jetzt. Mhm. Also es gab den Versuch, aber es hat nicht geklappt. Ja, John Morrison hat auf jeden Fall gewonnen. 11:11, also auch vernünftige Zeit. Ja. Die Matches hatten... Wie findest du denn, dass John Morrison gewonnen hat? Wir haben ja beide auf Sheamus getippt. Ja, ich weiß nicht. Also Sheamus jetzt mit dieser Niederlage gegen Santin Marella vor ein paar Wochen ist jetzt nicht so gut, aber zum Glück hat er bei Raw dann wieder klar gewonnen. Also... ist wohl doch nicht so dramatisch, als ob da irgendwas passiert wäre. Sheamus gilt ja als Top-Favorit für den King of the Ring-Titel. Glaubst du, dass das jetzt nach dem Sieg mit Morrison, der ist ja auch im Turnier drin, glaubst du, dass das noch gilt? Oder hat John Morrison größere Chancen, den Titel zu holen? Nee, ich denke eher Sheamus. Ich habe auch schon so Sachen gelesen von Leuten, die sagen, Sheamus gewinnt dann und dann kommt Triple H und feiert sein Comeback. Ja, das habe ich auch viel gelesen, aber das habe ich jetzt schon so oft und so viel gelesen, dass ich fast die Vermutung habe, dass sie das dann nicht machen werden. Ja, das glaube ich nicht. Weil da haben sie ja dann manchmal so den Teil, wenn sie so eine Überraschung machen, und das sagen alle schon, dass sie dann erst recht das anders machen. Ja. Ja, da wäre ich auch nicht von ausgegangen. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon wieder kommt. Ich vermisse ihn auch nicht groß. Also ich glaube, dass er jetzt bald wieder kommt, weil fit sein müsste er eigentlich wieder, und der ist wohl bei den letzten Raws und House Shows auch immer mit dabei gewesen. Mhm. Da gab es ja diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleinen Skandal mit dem Raw-Mid-Segment, wo er den Koffer eingelöst hat, wo die das vorher geprobt haben. Und da haben irgendwelche Sicherheitsleute schon Leute in die Halle gelassen und die haben das aber geprobt, bevor eigentlich die Leute rein sollten. Und da müssten so ein paar Sicherheitsleute einige Leute wieder rausschmeißen aus der Halle. Und bei diesem Probedurchlauf war wohl irgendwie Triple H auch mit dabei. Mhm. Also der reist wohl auch schon wieder mit zu den ganzen Shows. Das heißt, da könnte man ja auch seinen Comeback eigentlich wieder feiern. Würde ja auch passen, wenn John Cena jetzt so ein bisschen aus dem Wrestling-Geschehen weg ist, dann, dass wir dann vielleicht wieder einen dazu brauchen. Ja, zu John Cena kommen wir natürlich auch noch, was da so noch kommt. Ja, John Cena ist ja entlassen. Ja. Ja, Sheamus gegen John Morrison, das gab es übrigens auch bei einigen Shows vorher wohl schon so als Testdurchläufe, und das soll wohl auch recht gut gewesen sein. Ja, fand ich hier auch gut. Ich habe 3,5 Sterne gegeben, also etwas schlechter als der Opener, aber auch ein sehr gutes Match. Ja, fand ich auch. Ja, wobei ich glaube, der Sieg von Morrison gegen Sheamus, der baut den nicht so sehr stark auf. Ich denke, da passiert jetzt nicht viel. Morrison, der ist immer so halb in der Senke. Wenn Morrison natürlich King of the Ring gewinnt, dann könnte man ja versuchen, ihn dadurch so ein bisschen in den Main Event rein. Ja, das glaube ich mal so gar nicht. Eine Fehde zwischen ihm und The Miz, weil die ja früher Tag-Team-Partner waren, fände ich gar nicht so schlecht. Das wird nicht passieren. Der Morrison ist immer so halb in der Senke verschwunden und kommt dann immer für ein Match wieder und dann ist er wieder weg. Mal gucken. So, dann hatten wir eine Szene im Locker-Room zwischen John Cena und R-Truth, und R-Truth hat da so ein bisschen Hilfe angeboten. Er könnte doch bei dem Main-Event so eine DQ einleiten, irgendwie... durch einen kleinen Fehler von ihm oder sowas, aber John Cena... Das habe ich nicht verstanden. Wollten die jetzt, dass R-Truth zum Heel turnt, oder was sollte das? Nö. Eigentlich hat er ja angeboten, dass er quasi ihn mit unfairen Mitteln unterstützt. Nee, also Heel turn war das eindeutig nicht. Naja, aber warum hat er denn angeboten, da mit unfairen Mitteln zu unterstützen? Alle lieben Cena. Fand ich irgendwie ein bisschen komisch, das Segment. Nö. Oh Gott. Die schönen Teller. Nee, das war eine Tasse, die habe ich nur in den Schrank gestellt, da ist nichts passiert. Es ging weiter mit dem Intercontinental Championship Titelmatch. Kaval gegen Dolph Ziggler, der mit Vicky Guerrero zum Ring kommt. Der Pro Wrestling Torch hat zum Match Morrison gegen Sheamus übrigens 2,5 Sterne gegeben. Oh, das finde ich aber schwach. Da hätte ich mehr gegeben. Ach, ich auch. Ich habe 3,5 gegeben. Ja, das nächste Match, IC. Du hast 3,5 gegeben, ne? 3,5. Ja, Caval gegen Sigler. Das war auch wieder ein nettes Match, wie man das von Caval und Sigler erwarten konnte. War aber teilweise so ein bisschen was fehlte noch. Es kam dann so ein bisschen in Lauf nach einer Zeit, aber so ganz war es doch nicht das, was hätte sein können. Ja, ich fand das Match auch ziemlich gut. Ich fand aber, dass es an die beiden vorherigen Matches auch nicht ganz rankam. Und ich wusste auch nicht so genau, als ich das so geguckt habe, was jetzt eigentlich ist. Weil so von der Technik her und so war dann eigentlich alles gut. Aber was mir aufgefallen ist, und vielleicht war das das, was mich so ein bisschen gestört hat, obwohl ich das nicht gleich am Anfang gemerkt habe, ist, das Publikum war irgendwie wie tot. Ja, Also das da gab stimmt. es kaum Publikumsreaktion und du hast das sonst bei den Smackdown-Kaval-Matches eigentlich immer, dass spätestens wenn da seine Szenen kommen, wo er die Kicks zeigt, dass es Ja, da war immer so ein ganz kurz sehr ein bisschen begeistert. Raunen durch die Menge und dann war danach wieder Totenstille direkt. Ja, also das war vielleicht das, was so ein bisschen gefehlt hat. Aber es war wieder so, also ich fing schon an, dich so ein bisschen an die letzten beiden TNA-Pay-Per-Views zu erinnern, wo die ersten Matches alle super sind und dann dachte ich, oh je, hoffentlich wird das nachher nicht ganz, ganz furchtbar. Ist es aber dann auch nicht geworden, von daher kein Problem. Und ich habe dem Match 3 einen 4 Sternen gegeben und Dolph Ziggler hat seinen Titel verteidigt. Und es ist das eingetreten, was ich befürchtet habe. Ich glaube, WWE weiß nicht so recht, was sie mit Caval anstecken, anfangen wollen und wollen möglichst schnell da diesen Title Shot von NXT loswerden. Und haben das jetzt gemacht und ich denke, Caval wird so ein bisschen der Edeljobber sein, der auf den Hausshows gute Matches zeigt und das Publikum mitzieht, der aber in den Fernsehshows und Pay-per-Views keine so große Bedeutung spielt. Ja, Dolph Ziggler besiegt Caval via Roll-Up. Also wäre eigentlich noch durchaus ein weiteres Match für den Titel möglich. Ja, sicherlich dann eher ein TV-Match und wahrscheinlich eher kein Pay-per-View-Match. Vermute ich. Nee, so lange hinziehen, das tut man eigentlich eher selten. So ein Rematch, das macht man eigentlich immer recht schnell dann. So, 9 Minuten 30 das Match. Ich habe 3 Sterne gegeben. Du hattest 3 ein Viertel. Der Pro Wrestling Torch hat 2,5 gegeben. So, Backstage ist Todd Grisham bei Jack Swagger. Da ist also so ein kleines Interview zu diesem Traditional Survivor Series Elimination Match, was als nächstes folgt. Und war der Adler dabei? Das weiß ich nicht mehr. Das dürftest du eigentlich auch selber noch wissen. Ich weiß es nicht, sonst hätte ich ja nicht gefragt. Hättest du aufpassen müssen. Mein Gedächtnis hält das nicht mehr so lange. Du bist ja noch jung. Nee, also ich weiß auch nicht mehr. Ich habe jetzt auch nur gerade hier auf die Ergebnisse geguckt, sonst wüsste ich auch nicht, dass da dieses Segment käme. Dein Ergebnis müsste dich, dein Gedächtnis müsste da besser funktionieren als meins. Müsste. So, Traditional Survivor Series Elimination Match. Big Show, Chris Masters, Kofi Kingston, MVP und Rey Mysterio treffen auf Cody Rhodes, Jack Swagger, Drew McIntyre, Tyler Rex und Alberto Del Rio. Das Match war also auch voll auf die SmackDown-Stars ausgeweitet, also keine Raw-Stars. Und es Ja, gab auch auch kein gemacht. Raw Survivor Series Elimination Match, vielleicht ein bisschen schade. Ja, wenn, dann hätte man zwei machen müssen, ne? Dann hätte man eins für Raw und eins für SmackDown machen müssen oder halt Raw gegen SmackDown, Ja, aber das hat dann, man aber ja schon bei Breaking als es schon gab, Rights. haben sie sich wohl gedacht, nee, das macht dann auch keinen Sinn. Nö, Und dann musst schade. du wenigstens eins haben, damit der Name so halbwegs an die Tradition anknüpft, haben sie dann sich wohl gedacht, naja, dann machen wir für SmackDown eins. Da wissen wir eh noch nicht, was wir da sonst an Matches zeigen sollen. SmackDown ist im Moment so ein bisschen in einer Krise, finde ich. No. No. Interessant bei diesem Match, der Alberto Del Rio, der wurde recht am Anfang des Matches irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie verletzt oder hat dann irgendeinen Schlag abbekommen, hat Da sich. sind wir ja noch gar nicht. Das war ja erstmal, wurde MVP ja ist MVP ausgeschieden und das war wieder so eine Geschichte. Ich glaube, der Pay-Per-View war in der Heimatstadt von MVP, ne? Ja. Bitte? Ja. Der wurde ja auch unheimlich bejubelt und gefällt mir auch im Moment ganz gut. Ich fand auch das Ja, mir Match, auch. was er bei SmackDown hatte, sehr gut Ja, auch. mir gefiel er auch live sehr gut. Die neue Musik finde ich auch nicht schlecht. Die neue Musik finde ich auch sehr gut und dann finde ich das schade, dass ausgerechnet er dann als erster gleich eliminiert wird. Und das ist so ein typischer Trend oder so eine typische Macke vom WWE, dass die Wrestler in den Heimatorten, wo sie sind, dann direkt irgendwie blamiert werden. Verstehe ich nicht, warum sie das machen. Die wollen wohl da besonders viel ja, weiß ich nicht, besonders viel Buhrufe provozieren, dass die Leute sich besonders stark ärgern. Aber ich finde das ein bisschen albern. Also das fand ich schade. MVP ist als erster eliminiert worden. Und dann Chris dieses besonders stark ärgern ist eigentlich Quatsch, weil die WWE versucht ja jetzt mit diesen PG-Zeugs möglichst immer viel Faces so am Schluss siegen zu lassen, damit die Kinder alle fröhlich sind und so. Ja, aber in den Heimatorten ist es immer so, dass da irgendwie Leute blamiert werden. Das ist, das war auch so mit zum Beispiel den letzten CM Punk-Kämpfen bei den Pay-Per-Views, wenn er da in Chicago, kann ich mich erinnern. Ja, gegen The Big Show. Das war, genau, in 2 Minuten oder so. Ja. Das war so früher schon, als Jim Ross als Moderator richtig gedemütigt wurde in irgendwelchen albernen Storylines im Ring. Also das ist irgendwie so eine Macke von WWE. Verstehe ich überhaupt nicht. Tja. Ja, also MVP, dann Chris Masters. Ich habe mir das alles hier aufgeschrieben. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht alles durchsprechen, aber wenn du da Spaß drin hast, dann... Dann kann, ja, man muss ja zumindest die Reihenfolge der Eliminierung sagen, um halbwegs einen Überblick zu geben. Dann kam die Szene, die du gesagt hast, da hat irgendwie Alberto Del Rio nicht so richtig aufgepasst, hat sich teilweise, glaube ich, mit seinem Team gestritten und hat dann den Knockout-Punch von Big Show kassiert, ist aber, glaube ich, gar nicht der offizielle Mann im Ring gewesen, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Jedenfalls dann umgekippt im Ring, war bewusstlos und ist dann auf einer Trage rausgebracht worden. Ja, und während des Matches wurde dann später nochmal gesagt von Kommentatoren, dass der Rio ja eigentlich noch nicht eliminiert ist und ja auch nochmal wiederkommen könnte. Und am Ende wurde er dann einfach nicht mehr erwähnt. Das fand ich schon sehr seltsam. Ja. Ich dann schon gedacht, ist der jetzt vielleicht doch verletzt, aber... Ja, ich dachte auch, da machen sie jetzt so eine Wiederholung wie bei Dragon Rides, wo dann Rey Mysterio nochmal zurückkam, obwohl der ja an sich schon nach hinten geschafft worden war. Ja. Hätte ich jetzt auch, also das finde ich ein bisschen albern alles. Da wollten sie wohl scheinbar der Rio irgendwie schützen, dass er keinen normalen Pin abbekommt. Auf der anderen Seite könnte man ja jetzt auch denken, naja, so ein Schwächling ist das, kriegt er einen Knockout von oder einen Punch von Big Show ab und ist dann halb tot und muss auf Liege rausgemacht werden. Dann auch nicht gerade eine Art und Weise, ihn zu schützen. Ja. Dann war also, als die ersten beiden Eliminierungen waren, dachte ich erst, oh, das sieht ja schlecht aus für das Babyface-Team. Da wird dann wohl nur einer überleben. Dann ist aber auch Cody Rhodes ausgeschieden. Dann Tyler Rex. Dann wieder jemand vom Babyface-Team, Kofi Kingston. Dann Jack Swagger. Und zum Schluss dann Drew McIntyre und Big Show und Rey Mysterio sind die einzigen Verbleibenden vom Babyface-Team. Und haben damit gewonnen. Hey! Ja, das fand ich schon mal so gar nicht gut. Das Match war, das war so, das gibt auch relativ kurz für so ein Elimination-Match, ne? 18 Minuten 11, das ist relativ in Ordnung. Ja, also ich fand es auch so vom Match, von der Unterhaltung her, fand ich es okay. Haben mir eigentlich recht gut gefallen. Mir auch. Und ich habe dem 3,4 Sterne auch gegeben. Ja, von mir nochmal Minuspunkt, dass hier wieder das Face-Team dick gewonnen hat. Das wurde ja irgendwie vorher schon bei irgendeiner Sendung mal hervorgehoben und wieder stark gezeigt, dass man das immer machen muss. Finde ich jetzt auch nicht so schön. Bei Breaking Rights war das ja auch schon genauso mit SmackDown immer nach vorne zeigen. Und hier waren es jetzt halt, ja, SmackDown natürlich auch, wenn nur SmackDown da ist, aber auch wieder Face dick. Das finde ich gar nicht so gut, wenn man das immer so extrem macht. Aber dieses extrem starke... Ja. Auf jeden Fall ist kein neuer Star aus diesem Match hervorgegangen. Man hatte das ja in den Jahren davor zum Beispiel, dass, ich glaube, Randy Orton zweimal oder sogar dreimal hintereinander gewonnen hat. Und dann auch als Einziger aus seinem Team, und das hat man auch so betont und so gezeigt, dass er danach wirklich stärker wirkte, als er vorher. Da hätte man halt noch den Alberto Rio zeigen können, nochmal bringen können, oder den Tyler Rex, Cody Rhodes, alles möglich, die sind nun ja auch noch nicht so etabliert. Ja, also vor allen Dingen Alberto Del Rio. Von den anderen beiden bin ich nicht so überzeugt, aber Alberto Del Rio wäre das eine gute Sache gewesen und das hätte eigentlich ganz gut gepasst. Aber die Chance hat man da leider vertan. Ja, Tyler Rex finde ich auch gar nicht so schlecht, den finde ich auch ganz gut. Er ist auch live nicht schlecht. Den kann ich nicht beurteilen, weil von dem habe ich bisher zu wenig Wrestling gesehen. Also so vom Charakter sieht er gut aus, aber ich weiß halt nicht, wie der als Wrestler ist. Das waren alles sehr kurze Geschichten, die ich gesehen habe von ihm. Ja, ich hatte den ja in Köln, haben wir da ja ein Match von dem gesehen. Ja, hattest du erzählt. Ja, das war ja nicht so schlecht. Kann man sich übrigens auch in kompletter Länge auf YouTube angucken. Wenn man ein bisschen guckt, kann man das da mal finden. Nur so nebenbei als kleiner Tipp. Bestimmt illegal, würde ich nicht machen. Das ist relativ egal als Gucker, ne? Nee, ist nicht egal. Nee, auf jeden Fall Rey Mysterio und Big Show hier, letzte Überlebende, nach 18 Minuten 11. Ich habe 3 ein Viertel gegeben. Ja, habe ich auch gegeben. Und der Pro Wrestling Torch gibt hier 2 Dreiviertel Sterne. So, nach diesem nervenauftreibenden Match stehen wir Backstage bei Randy Orton. Der ist bereit zum Interview. Und ihm sei egal, was John Cena machen wird. Auch The Miz ist ihm egal. Das Einzige, was ihn interessiert, ist Wade Barrett und wie er diesen besiegen wird. So, dann kam das voll interessante Diven-Match. Möchtest du das mal übernehmen? Das ist so voll interessant. Ja, das war ein sehr kurzes Match. Und zwar erstmal sollte man vielleicht mal überhaupt sagen, was das Match war, nämlich Lay Cool, die ja zusammen Divas Champion sind. Mussten aber Lay eintreten. Cool sind zusammen gegen Natalya, die ja sowohl Michelle McCool als auch Layla als in Einzelkämpfen schon besiegt hat. Jetzt hatte Natalya ein Diven Championship Match als Handicap Match, Aber also Lay Cool gegen die mussten beiden einchecken. im Ring. Und Natalya hat, wie ich auch richtigerweise getippt habe, glücklicherweise gewonnen. Allerdings war das ein extrem kurzes Match, 3,5 Minuten. 3,36. Das war für die kurze Zeit war das von den Moves her okay. Aber da konnte natürlich irgendwie keine Geschichte entstehen im Ring. Dementsprechend habe ich dem auch nur einen Stern gegeben. Ja, ich habe auch den Mitleidstern Aber ich finde gegeben. die Entscheidung richtig. Ja, ich habe den Mitleidstern gegeben. Pro Wrestling Deutsch 3/4 Stern. Interessiert mich jetzt auch nicht so sehr, wer hier gewinnt. Danach kam auf jeden Fall noch Beth Phoenix und feierte ihr Comeback und hat Natalia geholfen. Genau, weil die beiden sind natürlich schlechte Verliererinnen und haben dann Natalya nochmal nach dem Match angegriffen und da kam dann die große Rückkehr von Beth Phoenix. Es gab ja im Vorfeld Gerüchte, ob Beth Phoenix und Triple H oder nur Beth Phoenix oder nur Triple H die Rückkehr beim Pay-Per-View feiern und in dem Fall hat man sich gesagt, Beth Phoenix. Und seitdem ist sie auch bei jeder Show, ich glaube bei Raw auch, bei SmackDown auf alle Fälle, da habe ich es noch heute erst gesehen, auch überraschend reingerannt gekommen und jedes Mal gegen Lay Cool. Lay Cool sind ja auch diejenigen, die verantwortlich dafür sind, dass Beth Phoenix eine Pause machen mussten, weil sie ja durch die beiden eine Verletzung hatte. Ja, erzähl mir bitte nicht zu viel von SmackDown heute. Ich möchte das gerne noch gucken und nicht allzu viel gespoilert sein, außer dass ich jetzt weiß, wer da gewinnt, diese anderen Wenn du Matches. weißt, wer gewinnt, weißt du alle Matchergebnisse. Ja, trotzdem, es gibt da ja auch noch andere storytechnisch Sachen, zum Beispiel Edge, Paul Bearer und so weiter, und da will ich nichts von wissen. Das ist so albern, da erzähle ich nichts drüber. Okay. So, dann kam es zum World Heavyweight Championship Match direkt als nächstes. Kane gegen Edge, Kane Champion. Und Edge kam dann mit diesem leeren Rollstuhl, wo der Paul Bearer normalerweise drin saß, hatte ein bisschen diese Mind Games. Wie kann man eigentlich Mind Games ins Deutsche übersetzen, sinnvoll? Kopfspiele. Was? Kopfspiele. Das Im klingt nicht. Deutschen sagt man in der Regel nicht Spiele, sondern Spielchen. Ich treibe Kopfspielchen mit ihm. Nee, das ist nicht schön. Ich nehme lieber Mind Games. Das klingt so ein bisschen nach Uri Geller. Das erinnert mich jedes Mal an Uri Geller, aber egal. Hat er denn auch gekämpft oder weshalb erinnert sich das an Uri Geller? War der auch dabei? Ich habe den gar nicht gesehen. Nee, ich weiß nicht, dieses Wort Mind Games, das hat so eine Verbindung mit Uri Geller bei mir. Ja, also Sehr hätte ich das seltsam. Ding dann an Löffel zu verbiegen. Ja, niemand. Doch, Ed. So. Du sagst das doch, der hat doch Uri Geller gespielt und dann hat er ja Löffel verbogen, nehme ich an. Möchtest du uns mal erzählen, wie dieses Match toll geendet hat, Thomas? Ja, das war ein dämliches Match. Ich muss Das jetzt mal Match kurz fand ich okay, aber das mal Ende, das war dämlich. gehen. Also es war, ach, das war viel zu lang erstmal. Und dann gab es am Ende, jetzt erinnere ich mich wieder, weil ich habe gerade auf meinen Notizen gelesen, Double Pin. Genau, und dann gab es nicht, ich dachte, es wäre wieder so ein komisches Ende mit irgendwie so einem Double Countout oder einem Countout. Aber es war am Ende so, dass Edge hat ein Spear gezeigt. Und war selber aber so fertig, dass er quasi auf dem Rücken lag und mit einer Hand über Arcane gepackt hat. Dann hat der Ringrichter bis 3 gezählt und dann spielte er Edge Musik und der Ringsprecher hat schon gesagt, Edge wäre der neue Champion. Dann hat der Ringrichter dem Sprecher aber gesagt, nee, nee. Die hatten nämlich beide die Schultern auf dem Rücken, weil Edge lag ja auch auf dem Rücken. Und deshalb war das ein Double Pin. Frage ich mich, wenn der Ringrichter das gesehen hat, warum er dann überhaupt gezählt hat. Das macht man doch eigentlich nicht, oder? Nee, und vor allem auch danach. Das ist gar nicht. Jedenfalls hat er dann gesagt, nee, nee, das wäre Double Pin, Pin dementsprechend unentschieden und bei unentschieden bleibt der alte Champion der Champion und Kane ist weiterhin Champion. Ja, das ist eben dieser Quatsch. Bei unentschieden bleibt der alte Champion Champion, anstatt das Match dann nochmal weitergehen zu lassen oder irgendwie sowas. Nee, da bleibt der alte Champion Champion. Regel, das können wir nicht ändern. Bei unentschieden ist das immer so. Unentschieden, Quatsch. Disqualifikation, Countout, das finde ich auch okay. Ja, Countout, aber bei unentschieden, das ist schon, naja. Ja, Thomas, 12 Minuten 48 ging das Match. Ja, war mir zu lang. Ich fand es nicht so schlecht. Das Ende war natürlich nicht so toll, aber das Match selber kann ich nicht viel gegen sagen. Also es war gut, aber nicht sensationell. Deshalb, es war auch ein bisschen besser als gut. Dementsprechend gibt es bei mir auch 2,5 Sterne und nicht nur 2 Sterne. Ich gebe 2,75 Sterne. Pro Wrestling Torch gibt 2 Sterne. Das dazu. Nach dem Match. Ist alles okay. Nach dem Match attackiert Kane Edge. Edge aber setzt sich zu Wehr und kann diesen kleinen Brawl für sich entscheiden. Edge schlägt auf Kane ein und Kane landet im Rollstuhl, den Edge zu Beginn mit zum Ring brachte. Diesen fährt Edge mit Kane drauf durch die Absperrung. Rabums. Rabums. Rabums. Rabums. Im Locker-Room unterhalten sich Wade Barrett und John Cena. Wade Barrett macht Cena nochmal klar, dass, falls er sich für den falschen entscheidet, WrestleMania für Cena Geschichte ist. Er erwähnt nochmal, dass Cena heute das Richtige machen muss, um wieder frei zu sein. Cena meint, dass er im richtigen Moment weiß, was zu tun ist. Weißt du eigentlich, warum der Locker-Room Locker-Room heißt? Kommt jetzt wieder irgend so ein komischer Witz, oder warum? Nee, ich wollte nur wissen, ob du das weißt. Wie dieser Elefantenwitz. Ich will nur wissen, ob du weißt, warum der Locker Room Locker Room heißt. Ja, warum heißt der denn Locker Room? Weil da immer alle ganz locker sind. Aha. Was ein Witz. Du kannst ja mal zurückspulen und den Witz nochmal. Ach nee, das ist ja bei der anderen Sendung, bei Ringside mit dem Kassettenrekorder-Witz. Oh, ich bin jetzt gerade eingeschlafen, aber das geht schon wieder. So. Hast du dir den jetzt gerade ausgedacht oder braucht es dazu eine längere Phase? Du, ich habe gestern den ganzen Tag nur über den besten Witz des Tages nachgedacht. Das hat mich ungefähr 12 Stunden gekostet, mir diesen Witz zu überlegen. Ja, das glaube ich wohl. Da hoffe ich ja auch, dass du ihn zu schätzen weißt. Ja, natürlich. WWE Tag Team Championship. Wie am letzten Montag der sympathische Kandidat aus Hannover die 1 Million Euro bei Wer wird Millionär gewonnen hat. Nee, habe ich nicht gesehen, leider nicht. Habe ich dir aber ja auch geschrieben. Das war eine der besten Wer wird Millionär-Sendungen, die ich bisher gesehen habe. Ich habe sie nicht gesehen. Ich wohl. Ich habe dafür Need for Speed gespielt. Zu der Zeit. Und hast du dabei auch 1 Million Euro gewonnen? Nee. Ja, siehst du. Du aber auch nicht. So, dann kommen wir zum Main Event. Nee, das Tag Team. Das Tag Team Championship Match steht auf dem Plan. Justin Heath Slater und Justin Gabriel treffen. Oh Gott, oh Gott. Treffen auf Santino Marella und Wladimir Kozlov. Man hat in diesem Match ganz stark versucht, da Marella und Kozlov so ein bisschen als richtiges Team aufzubauen und nicht nur so als Comedy-Nummer. Hat's geklappt? Naja. Nee. Es war nur nicht so schlecht. Nö, nee, so schlecht war es nicht, aber es war auch noch nicht gut. Die beiden Teile von Nexus. Das waren mir 1,5 Sterne, also einen halben Stern unter gut, was mehr ist, als ich bei dem Match erwartet hatte. Ja, die zwei Teile von Nexus besiegen Santino Marella und Wladimir Kozlov durch den Jumping Neckbreaker von Slater an Santino. Mhm. So, mal sehen, was der... 1 Stern. Ich hab dem 1,5 gegeben. Nee, 1 Stern vom Pro Wrestling Deutsch. Ach so. Ich habe 2,5 Sterne gegeben. Oh, das ist aber. Da warst du aber recht großzügig, muss ich sagen. Jetzt wollte Thomas schon wieder sagen, da warst du aber recht. Großzügig. Ja. Ich habe das richtige Wort gesucht. Er hat sich nochmal umentschieden. So, nächstes Ich lässt. wollte erst sagen, zurückhalten, aber das hätte überhaupt nicht gepasst. Großzügig ist genau das richtige Wort für für das, was ich damit sagen wollte. Suche ich auch gerade nach dem richtigen Wort, aber es fällt mir nicht ein, davon her sage ich das jetzt auch nicht. So, The Nexus lässt sich feiern und der anonyme General Manager meldet sich per E-Mail zu Wort. Sollte im kommenden Match ein Mitglied des ne von Nexus eingreifen, wird die komplette Gruppierung suspendiert. Und damit folgt der Main Event, WWE Championship Match mit Special Referee John Cena, Free or Fired. Wade Barrett gegen Randy Orton. Randy Orton ist Champion. Das fand aber nicht im Locker-Room statt, sondern das war im Ring. Das war im Ring, nicht im Locker-Room. Ja. Wollte ich nur mal sagen, ne? Naja. Da war es dann nicht mehr so locker, da war der Cena dann auch so ein bisschen angespannt. Zu Recht. Denn es ging um seine Karriere. Barrett musste am Ende den Titel haben, sonst wird Cena hier gefeuert. Ja, es gab keine Disqualifizierungen und keinen Countout. Also es musste ein klares Ende geben. Mit Und es einem. gab ja auch ein klares Ende. Ja, und das klare Ende war so, dass Wade Barrett den Cena so ein bisschen angemotzt hat, dass der nicht schnell genug gezählt hat oder bis drei durchgezählt hat. Ja, es gab etliche Situationen, wo Wade Barrett den Pin gezeigt hat, aber Cena hat halt ganz normal gezählt und nicht irgendwie schnell. Und das waren halt alles Nearfalls und Randy Orton ist immer knapp noch rausgekommen. Also von daher war das schon okay, aber es war auch von der Spannung her so, dass die Nearfalls so waren, dass Cena an sich eine gute Chance gehabt hätte, wenn er mal ein bisschen schneller gezählt hätte. Das hätte man ihm nicht unbedingt so stark vorhalten können. Deshalb fand ich, das war eigentlich ganz clever gemacht. Ja, Cena wollte das Match aber ja auch down, na jetzt weiß ich jetzt auch wieder nicht, was Down the wurde. middle. Ja, down the middle. Runter in die Mitte. Werden. Ja, also fair. Ja, und dann hat Ja, also der. runter in die Mitte, ne? Ja, runter in die Mitte, immer runter in die Mitte. Ja, und dann hat der Wade Barrett den Cena so ein bisschen angemotzt, und wurde etwas handgreiflich. Cena hat den dann so zurückgeschubst, und zwar direkt in den RKO von Randy Orton. Und da kam dann der Pinfall. Cena hat bis 2 gezählt, hat kurz gewartet, gezögert und hat dann den dritten auch noch auf die Matte geschlagen. Also Randy Orton weiterhin Champion und Cena gefeuert. So, und The Dann hat Nexus. Randy Orton gefeiert. Ja, The Oder wie Nexus. waren das? Genau. Ja, warte mal, ich lese Erzähl das du mal mal. vor. Das hat mehr Sinn. The Nexus stürmt nach dem Match zum Ring, doch Randy Orton und John Cena fertigen sie ohne Probleme ab. John Cena übergibt Randy Orton den WWE Champion-Gürtel und beide umarmen sich. Randy Orton verlässt langsam die Halle und John Cena bleibt im Ring. Er zieht seine Cenation-Bänder aus und legt sie auf den Boden. Langsam unter großem Jubel und Standing Ovations verlässt John Cena langsam die Halle. Bevor er aber die Halle verlässt, marschiert er durch die Zuschauermenge und verlässt dann tatsächlich den Ring. Ja, das ist klar, was ist. Gott, oh Gott. Wieder diese komisch formulierten Berichte. Nee, auf jeden Fall, Cena ging dann noch lange Zeit da durch die Zuschauermenge, ist dann auf der einen Seite vom Entrance-Set rein und auf der anderen wieder rausgekommen. Dabei lief keine Musik, das war schon sehr gut gemacht. Statt diese vorgefertigten Berichte vorzulesen, hilft es, in eigenen Worten das auszusprechen. Ja, das ist aber schwierig, wenn man sich da nicht mehr so sehr dran erinnert. Das ist dann immer so ein kleines Problem. Ja, 15 Minuten 12 das Match. Deine Wertung? 3,5 Sterne auch. Also Aha. ich habe ziemlich viele Matches ziemlich gut mit 3,5 Sternen bewertet, deshalb für mich auch insgesamt übrigens Daumen nach oben für den Pay-Per-View. Ja, ich fand das Match auch gut. Der Pro Wrestling Torch hat 2,5 Sterne gegeben und ich habe 3 Sterne gegeben. Ja, für mich auch Daumen nach oben. Also sehr gute Matches und außer dem Diven-Match hat mich da jetzt nichts so enttäuscht. War alles gut. Gute Fand Matches. das Santino-Match hätte man auch weglassen können, das Ja, aber das hat mich aber nicht enttäuscht. Fand ich trotzdem unterhaltsam. Was machst du da jetzt schon wieder? Ach Gott. Was machst du da jetzt? Das war keine Absicht hier. Das ist dieses komische Gerät, was ich am Einstellen bin. So, wir müssen jetzt mal das Tippspiel auswerten. Ich habe das jetzt vorliegen. Wir haben beide auf Wade Barrett getippt. Da gibt es also keinen Punkt. Wir haben beide auf Edge getippt. Wer hat denn eigentlich gewonnen? Kane hat gewonnen. Da gibt es also auch keinen Punkt. Ach nee, es gab ja Draw. Da hat ja keiner gewonnen. Also gibt es trotzdem keinen Punkt. Divas Championship haben wir beide auf Natalia getippt. Also kriegen wir beide einen Punkt. Dann haben wir beide auf Team Del Rio getippt, da gibt es also auch keinen Punkt. Dann haben wir beide auf Nexus in diesem Tag Team Match getippt, da gibt es also auch jeweils einen Punkt. So, wir haben beide auf Dolph Ziggler getippt und der hat auch gewonnen, da gibt es also auch jeweils einen Punkt. Wir haben beide auf Daniel Bryan getippt und der hat auch gewonnen, also gibt es ja jeweils nochmal einen Punkt für uns beide. Wir haben halt auf Sheamus getippt, aber John Morrison hat gewonnen. Und das war die Card. Das heißt also insgesamt ein Gleichstand von 4 zu 4 bei insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Matches. Also haben wir genau die Hälfte richtig getippt. Ja, was ja dafür heißt, dafür spricht, dass es halt auch ein paar ganz gute Überraschungen gab. Von daher passt das ja mit dem Daumen nach oben. Ja, war gut so. Schöner Pay-Per-View. Daumen oben kann man nur empfehlen. Genau, also war jetzt nicht so WrestleMania oder Pay-Per-View des Jahres Kandidat, das nicht. Aber es war ein durchweg unterhaltsamer, bis vielleicht auf so zwei Matches, eigentlich drei Matches. Bis auf ein Match? Alles gut gekommen. Bis auf ein Match, alles gut. Ich fand, dass das Steven-Match, das Santino-Match und das Kane-Edge-Match waren für mich mehr so auf TV-Qualität. Ja, ich fand nur das Steven-Match störend. Alles andere gucke ich mir durchaus gerne und unterhaltend an. Nee, auf jeden Fall Daumen nach oben. Und ja, WrestleMania war es natürlich sowieso nicht. Das WrestleMania gibt es nur einmal im Jahr. Ja, das merkt man auch. Also es gab früher mal Jahre, da war zum Beispiel der SummerSlam manchmal besser als irgendwie WrestleMania. Ja. Aber das ist in diesem Jahr zumindest nicht so. Ich weiß gar nicht, jetzt kommt noch TLC und das ist, glaube ich, dann der letzte Pay-Per-View in diesem Jahr, oder? Ja, genau. Sollte mal wieder so einen richtigen, Achtung mit dem Kabel, richtigen Weihnachts-Pay-Per-View geben, aber... Ich glaube nicht, dass TLC jetzt WrestleMania überholen wird. Obwohl ich gar nicht mehr mich so genau an WrestleMania, außer an das Shawn Michaels gegen Undertaker, das zweite Match erinnern kann. Aber WrestleMania ist alleine schon von dem Bühnenaufbau immer sehr gut. Ja, aber die Matches müssen schon auch dazukommen. Ne? Also WrestleMania 2000 zum Beispiel war eine große Enttäuschung, obwohl natürlich das Drumherum super war, aber die Matches selber, da war halt nichts richtig Gutes dabei. Ja, WrestleMania gibt es aber trotzdem nur einmal im Jahr. Und ja, ich hätte gerne mal wieder so ein Weihnachts-Pay-Per-View. Survivor Series gibt es ja auch nur einmal im Jahr, ne? Ja, ich hätte gerne mal wieder so ein Weihnachts-Pay-Per-View, wo man auch, es gab ja früher mal bei Armageddon diese Sequenz, wo dieser Weihnachtsmann rauskam und so. Das finde ich immer eigentlich ganz gut. Sowas sollte es wieder geben. Ja, eigentlich hat ja bei der Survivor Series noch der Gobbledygooker gefehlt. Aha. Aber das liegt wohl daran, dass der Adler hat, glaube ich, den Gobbledygooker niedergeschlagen, ne? Ja, da müsste es dann bei WrestleMania auch mal den großen Kampf geben. Ja. Was hast du da jetzt gerade rausgefunden? Offensichtlich, der Adler ist ja jetzt verschwunden. Das liegt ja wohl an dem Hornswoggle-Segment bei SmackDown. Da wurde es ja erläutert. Ach, der ist wieder weg. Ja, dann kann ja jetzt der andere Vogel. Es gibt Gerüchte. Man hat das nicht gesehen, aber es gibt da Andeutungen. Und es könnte sein, dass das Ende des Adlers war. Und das Ende von Chavo Guerrero. Nee, wahrscheinlich nicht, aber... Das weiß ich nicht, ob Chavo entlassen wird oder ob man wegen Eddie, dass der dann quasi für den Rest seines Lebens seinen Job hat und dann halt als Jobber und für Haushofs weiterhin benutzt wird, das kann ich nicht so recht sagen. Es gibt so ein paar Jobber, die bei den Hausshows immer sehr gerne gesehen sind, auch von mir so. Persönlich. schwierig. Ich habe früher den Valvenis zum Beispiel. Es gibt so ein paar, aber wen denn? Fällt mir keiner ein. Nee, ist aber Aber wirklich so. Man, also, da musst du wohl noch mal drüber nachdenken, ob das die richtige nee, Aussage war. könnte ich jetzt so keinen nennen gerade, aber man merkt es dann, wenn man die sieht. So ein paar Leute, die sieht man sonst nicht viel, aber wenn man die dann da, das ist schon ganz schön. Thomas, möchtest du uns einmal die wichtigsten Punkte von Monday Night Raw aus Orlando, Florida, mit dem besten Publikum seit vielen, vielen Jahren erzählen? Oje, ich habe mir gar keine Notizen gemacht, aber ich versuche Ich auch aus dem mir. Kopf das Wichtigste zu erzählen. Also das erste war, es gab 4 Qualifizierungsmatches für das King of the Ring Turnier und da haben gewonnen Daniel Bryan gegen Ted DiBiase, das haben wir schon erwähnt. Dann hat John Morrison gewonnen, ich weiß aber schon gar nicht mehr gegen wen. Weißt du das noch? Nee. Lass mich mal überlegen, gegen wen hat denn John Morrison gewonnen? Ach, war das das, wo. Nee, das war bei Ezekiel Jackson. Also, John Morrison hat Das kann gewonnen. man alles rausfinden, du. Gegen wen? Ezekiel Jackson hat in einem Jobber-Match gewonnen. Der sollte eigentlich gegen The Miz kämpfen und das war jetzt wichtig für die Sendung. The Miz hatte aber eine Panikattacke im Locker-Room. Deshalb ist. Ja, da war es dann nicht mehr so locker, du. Deshalb ist sein Praktikant, der Alex Riley, rausgekommen und hat gesagt, er wird für Miz das Qualifizierungsmatch gegen Jackson gewinnen. Und er wurde dann von Ezekiel Jackson relativ zügig abgefertigt, obwohl er ein bisschen Attacken auch zeigen durfte. Und Ezekiel Jackson ist also qualifiziert. Und lass mich mal überlegen, wer ist denn der vierte? Sheamus? Daniel Bryan? Ja, Sheamus natürlich. Daniel Bryan, Ezekiel Jackson, John Morrison. Das sind die 4 von Raw, die qualifiziert sind für das am Montag stattfindende King of the Ring Turnier. Ja. Ich weiß leider noch nicht, ich weiß zwar auch, wer bei Raw qualifiziert ist, aber ich weiß nicht, wer gegen wen kämpft in der ersten Runde. Nee, Vielleicht, das muss auch noch nicht, weil das soll ja eine Überraschung sein. wenn wir das natürlich tippen sollen, dann müsstest du dann mal gucken, ob da irgendwie die Paarungen schon veröffentlicht sind. Ne, die sind noch nicht veröffentlicht. Das wäre auch blöd, wenn die das machen würden, weil das finde ich ist immer so eine schöne Überraschung. Ja, dann kann man die Matches natürlich nicht tippen, dann können wir nur tippen, wer gewinnt und wer sozusagen ins Finale kommt vielleicht. Das können wir natürlich dann tippen. Ja, dann gab es noch bei Raw eine wichtige Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat, und zwar ist zum Kommentatorenteam CM Punk dazugestoßen. Der hat eine Verletzung, die wohl auch länger braucht und der ist jetzt der dritte Kommentator und der hat seinen Job sehr gut gemacht. Ich hoffe, man belässt ihn in den nächsten Wochen da und macht das nicht wie bei NXT, dass er dann gleich wieder weg ist. Da finde ich auch gut, wenn er dabei bleiben würde. Also der hat da richtig ein bisschen was beigebracht, dazu gebracht. Ein paar Mal musste er sich widersprechen, da hat er wohl, der hat ja gerne mal einen etwas lockeren Spruch auf den Lippen, da hat er wohl was gesagt, was Vince McMahon nicht so gefallen hat und dann hat er ihm wohl in Kopfhörer reingeschrien, er soll jetzt das und das sagen und das war dann ein bisschen komisch. Schön war zum Beispiel, als er gesagt hat, als Alex Riley dann mit Freude den Kampf gegen Ezekiel Jackson angenommen hat, weil sich Alex Riley so gefreut hat, dann hat CM Punk gesagt, ob er denn wohl under the influence wäre. Das heißt, ob er wohl unter Drogen stünde. Und das war natürlich eine Anspielung darauf, dass Alex Riley ja kurz dafür für Fahren unter Alkoholeinfluss, das heißt ja in Amerika dann DUI, Driving under the influence, das war so eine Anspielung darauf. Das fand ich zum Na, da Beispiel ganz kennt Thomas schön. sich mit aus. So. Das traut sich nicht jeder von den Kommentatoren sowas da zu sagen. Weil das hat natürlich WWE nicht gerne, dass deren Kämpfer unter Alkoholeinfluss da irgendwie verhaftet werden. So, dann war neben der Sache war natürlich noch wichtig, ungefähr in der Mitte der Sendung, so zu diesem, da ist ja dann immer dieser stündliche Halb-Main-Event, weil das amerikanische Fernsehprogramm ja immer in diesem Stundenrhythmus läuft. Da war dann die Abschiedsrede von John Cena. Die hat er auch ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Obwohl sie nach der Abschiedsrede, also das wirkte schon alles sehr glaubwürdig, aber nach der Abschiedsrede sind sie dann mit den Kameras durch das Publikum gefahren und wollten eigentlich so ein paar, weiß ich nicht, heulende Kinder oder sowas Ja, und dann der Lachende da, ja. haben. Und dann haben sie aber nur Leute erwischt, die, sobald sie die Kamera gesehen haben, da gelacht haben und sich gefreut haben. Also man hat gemerkt, das Publikum nimmt das nicht so recht ernst und die wissen eigentlich auch alle, dass John Cena nicht wirklich entlassen ist und dass er wieder. Ja, man hat so ein, zwei Leute, die haben den richtigen Ausdruck gehabt, da erwischt, aber halt nicht alle. Wichtigste von Raw war natürlich der Schluss. Am Ende gab es, weil ganz zu ja, es gab übrigens bei dem Cena-Segment, das sollte man vielleicht noch erwähnen, dieses, als Cena da gesagt hat, alle Kinder unter 18 Jahren, alle weiblichen Zuschauer rufen jetzt bitte Let's Go Cena und alle männlichen über 18 Cena Sucks. Und das war wirklich sehr, sehr laut. Also dieses Publikum in Orlando, das war der Wahnsinn. Das hat er aber natürlich clever gemacht, ne? Weil er hat dadurch quasi diese Cena Sucks fast schon so ein bisschen zu einem Babyface-Schlachtruf gemacht. So ähnlich wie das bei Kurt Angle war, als er von You Suck dann trotzdem auch als Babyface immer noch dieses You Suck hatte. Die Leute dann aber eigentlich positiv meinten. Also das fand ich schon ziemlich clever. Ja, war richtig gut. Ja, ganz am Anfang der Show kam Wade Barrett rein und hat sich darüber beschwert, dass John Cena unfair gewesen wäre als Ringrichter. Und er hat ihn einmal auch wirklich von Randy Orton, als er in den Ringseilen war, bei der Survivor Series weggezogen. Ne? Hat Wade Barrett gesagt, das war zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der WWE, dass ein Ringrichter Hand an einen Wrestler gelegt hätte. Und das wäre überhaupt nicht zulässig. Und da hat ihm der General Manager zugestimmt und hat gesagt, am Ende bei dieser Raw-Sendung gäbe es ein Rematch um den Titel zwischen Randy Orton und Wade Barrett. Und das war dann der Main Event der Show. Da hat vorher Nexus Randy Orton fertig gemacht, sodass er eine Knieverletzung hatte. Randy Orton ist dann trotzdem zum Ring gehumpelt und konnte sein Match gegen Wade Barrett gewinnen, weil es eine Stelle gab, wo der Ringrichter niedergeschlagen war. Und dann kam John Cena aus dem Publikum, hat den Attitude Adjustment gegen Wade Barrett gezeigt und dann konnte Randy Orton ihn pinnen. Weiß ich gar nicht, ob er da noch eine RKO gezeigt hat oder direkt gepinnt hat. Weißt du das noch? Hat noch eine RKO gezeigt. Einen sehr K.O. aussehenden RKO. Okay, und dann hat er ihn gepinnt. Dann dachte man, naja, dann ist ja nochmal gut gegangen. Und dann wusste man auch schon, naja, John Cena kam aus dem Publikum und hat jetzt per Twitter schon gesagt, dass er sich für die nächste Show auch schon wieder eine Karte gekauft hat. Das heißt, jetzt wird man ihn erstmal ein paar Wochen immer irgendwie aus dem Publikum kommen sehen und irgendwann sagt dann Wade Barrett, ich nehme das Gefeuertsein zurück und jetzt kämpfen wir beide gegeneinander. Das, denke ich, wird dann passieren. Dann kam aber natürlich der große Moment für Raw, weil dann kam, nachdem Randy Orton ja schon fertig war, kam die Musik von The Miz. Dann hat The Miz seinen Money in the Bank Koffer, wie am Vorabend schon mal dran erinnert, eingelöst und hat dann in einem für diese Situation verhältnismäßig langen Match, so in 3 Minuten, mit dem Skull Crashing Finale gegen Randy Orton den Titel gewonnen und damit ist The Miz neuer Champion. Und was mir am besten gefallen hat, ist, da haben sie ein Mädchen aus dem Publikum gezeigt. Ja, das war super. Die hat ihn so böse angestarrt, da hat der Wade Keller in seiner Hotline, in der PW Torch Hotline gesagt, die hat ihn angestarrt, als wenn sie so Laserstrahlen aus ihren Augen rausschleudern könnte und ihn quasi mit Laserstrahlen fertig machen würde. Und das fand ich sehr passend, als ich das gesehen habe. Mhm. Das war eine gute Beschreibung. So sah und genau im Hintergrund des Rings gab es auf dieser ersten Erhöhung gab es bei einem Mann und einem, ich glaube den Sohn von dem etwas älter, zwar mit so Mist-T-Shirts und als The Mist an den Titel hatte, sind die völlig ausgerastet. Das war auch sehr, sehr gut. Da habe ich nicht mehr so im Kopf. Aber das war schon super. Aber es war insgesamt eine tolle Raw-Sendung und aufgrund des Endes natürlich auch, deshalb hatte ich dir ja dann die E-Mail geschrieben, eine Raw-Sendung, die so wichtig von den News und von der Geschichte war, wie lange nicht mehr. Ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass zuletzt ein Titelwechsel bei Raw im Jahr 2006 war. Das ist ja auch schon über 4 Jahre mittlerweile her. Mhm. Von daher auch eine wichtige Raw-Sendung. Ja, vor allem auch dank dem sehr, sehr guten Publikum. Eine tolle Ausgabe. Ja, was hältst du von The Miz als Champion? Ist er glaubwürdig oder ist er nicht glaubwürdig? Ja, da muss ich ja erstmal jetzt gucken, wenn der ein paar Matches und so bestritten hat. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, wo der erst den Titel so bekommen hat. Ja, glaubst du denn, dass er länger als jetzt nur also ist er zum Beispiel nach TLC beim Royal Rumble immer noch Champion oder wird er den Titel gleich wieder verlieren? Bei Royal Rumble ist er noch Champion. Wer ist denn jetzt sein Herausforderer? Als erstes Randy Orton als Rückkampf? Denke ich schon. Also auf jeden Fall, man hat das auf jeden Fall ganz gut gemacht, als es das Match zwischen The Miz und Randy Orton noch gab. Man hat es dann auch ganz spannend gestaltet. Es sah teilweise fast nur so aus, als ob The Miz das nicht schafft. War ganz gut gemacht. Ja, fand ich auch. Ja, und dann gibt es ja die Gerichte um Juan Cena. Die Gerüchte, ja. Was ist denn mit, also hast du da schon was gehört? Es gibt jetzt bei den House-Shows, John Cena ist ja entlassen, aber sein mexikanischer, was ist das? Cousin oder was? Halbbruder, glaube ich. Halbbruder Juan Cena soll ja bei den House-Shows antreten. Gab es eine von diesen House-Shows schon? Ja, von den House-Shows habe ich nicht gehört. Also der wird wohl. Also es gibt jetzt neben dem offiziellen John Cena Twitter-Account gibt es jetzt noch einen zweiten Juan Cena-Account. Da wird übrigens auch voll auf. Ich weiß nicht, ist es mexikanisch oder ist es spanisch? Ist es Ja, mexikanisch? das kannst du im Prinzip nicht auseinanderhalten, weil du meinst jetzt von der Sprache. Ja. In Mexiko wird die Sprache Spanisch gesprochen. Oh. Deshalb ist die Sprache Spanisch, aber der Markt, auf den man da abzielt, ist natürlich dann der mexikanische, weil da natürlich eine Wrestling-Tradition ist. Die gibt es ja in Spanien nicht. Naja, auf jeden Fall gibt es da noch einen Genauso wie zweiten. du in Brasilianisch, in Brasilien, Entschuldigung, in Brasilien ja nicht Brasilianisch, sondern Portugiesisch sprichst. Spricht man in Mexiko Spanisch? Mexikanisch gibt es aber, glaube ich, auch, oder? Nee. Ne? Naja, auf jeden Genau, wenn du mal Fall. drauf achtest, bei den Pay-Per-View-Ankündigungen, da gibt es öfter mal so den Satz, dieser Pay-Per-View wird auch vollständig in Spanisch angeboten. Und das Angebot gilt für die Mexikaner, die ja nicht so weit von der amerikanischen Grenze dann weg sind, von der US-amerikanischen. Naja, auf jeden Fall gibt es ja jetzt auch einen zweiten Twitter-Account für Juan Cena, wo auch voll und ganz Spanisch geschrieben wird. Also ich kann da jetzt nicht viel zum Inhalt sagen. Ja, und es gibt, ja, es gibt wohl, soweit ich glaube, das steht schon recht weit fest, dass er jetzt direkt bei der nächsten Raw, also die King of the Ring wäre, das dann ja da vorne im Publikum sitzen wird. John Cena hat ja schon via Twitter geschrieben, er hätte sich da so eine Karte für gekauft, ein Ticket. Und da Der wird dann sitzt da wohl doch. jetzt John Cena oder Juan Cena? John Cena hat geschrieben, dass er sich eine Karte dafür gekauft hat und der Juan Cena wird da dann wohl sitzen. Der soll wohl dann so mit Maske da sitzen. Also das wird ein Maskierter sein, passend zu Mexiko. Ja, und das soll dann wohl so ein bisschen weitergehen mit ihm, mit Juan Cena und Wade Barrett, bis Wade Barrett sagt, er will jetzt den John Cena wieder da haben und die Fehde dann wieder weitergeht. Ja, ich weiß nicht, also es gab das ja früher schon mal mit Hulk Hogan, den wollte man ja dann zu Mr. America machen mit einer Maske, das hat nicht geklappt. Dann gab es, glaube ich, eine Zeit lang ist sogar Ric Flair mal irgendwie so als Attentäter unter einer Maske irgendwie aufgetaucht. Ich bin da nicht von überzeugt, also das Gimmick gefällt mir eigentlich nicht so. Nee, also entweder das wird so ein ganz großer Bullshit nach PG-mäßig, oder es wird ganz kultmäßig so ganz witzig. Das Einzige, was clever an der Idee ist, man könnte natürlich versuchen, jetzt für ihn eine spezielle Maske, die irgendwas Cena-typisches hat, zu entwerfen. Die könnten sie natürlich beim Merchandising gut verkaufen. Ja, das mag vielleicht ganz clever sein für die Zuschauer jetzt aber auch nicht so toll, ne? Ich dachte, da kommt jetzt irgendeine gute Idee für eine Story, aber jetzt kommt da irgendwie sowas mit einer So Maske. jetzt finanziell, also fürs Wrestling her, ist das, glaube ich, eine blöde Idee. Also die Matches oder so, das wird ja eher nichts. Und naja. Wir werden sehen, wie das wird. Mal gucken, was das passiert. Also von der Logik her ist es ja auch ziemlich dämlich, weil üblicherweise ja, wenn da in der WWE ein neuer Wrestler kommt, dann wird ja auch ein großes Brimborium gemacht. Er ist ein neuer Wrestler unter Vertrag. Und wenn dann auch von einem Tag auf den anderen da hier irgendwie ein Verwandter von Cena unter Vertrag ist, das ist ja alles ziemlich unlogisch. Ja, vielleicht macht man das ja so wie, also er hat ja jetzt ein Ticket gekauft, vielleicht macht man das so wie mit dem Santino Marella, dass der wirklich dann aus dem Publikum irgendwie eingreift oder so. Naja, dann dürfte man ihn aber nicht offiziell, wenn man das so macht, bei den House-Shows als Juan Cena ankündigen. Ne, das habe ich auch noch nie gehört, dass das jetzt gemacht Das wird. dort auch das passiert. Ja, War aber bisher am noch Anfang nicht war es so, bestimmt. dass John Cena, obwohl er ja gefeuert war in den Storylines, dass immer noch bei den House-Shows die Werbung mit John Cena lief. Und weil sie sich wohl gedacht, weil sich das dann halt im Internetzeitalter weit verbreitet hat, also ich wohl gedacht, da müssen wir irgendwas machen. Wir müssen aber weiter mit dem Namen Cena werben, weil sonst verkaufen quasi den Huanziner als Kämpfer anzukündigen. Und das finde ich dann schon ein bisschen einfach. Ich glaube aber nicht, dass man den bei Hausschuss jetzt als Huanziner antreten lässt. Ich glaube wohl. Nee, das glaube ich machen sie nicht. Ich bin mal gespannt. Also wir werden ja die ersten, bis zur nächsten Woche vermute ich mal, die ersten Hausschuhberichte gelesen haben und ich glaube, dass er als Huanziner antritt. Glaube ich nicht. Naja, auf jeden Fall, ich für mich kann sagen, Survivor Series war gut, Raw war nochmal besser. Vor allem dank dem guten Publikum, dank der Cena-Promo und dank der historischen Bedeutung. Jein. Also das von The Miz, das wusste ich ja schon. Da war ja schon gespoilert drüber, das fand ich jetzt nicht so. Das mit diesem Koffer, dass er jetzt so lange da rumgetragen wurde, ist das Interesse war ein bisschen runter schon. Also. Mir hat's gefallen. Ja, ging gut. Und dank des neuen Kommentators CM Punk wolltest du noch sagen. Ja, natürlich. Ja. So, dann tippen wir jetzt King of the Ring. Wir tippen, wer im Finale aufeinander trifft und wer gewinnt. So, das die Teilnehmer. Teilnehmer aufzählen. Ja, genau. Die Teilnehmer von Raw, Sheamus, Daniel Bryan, Ezekiel Jackson und John Morrison. Und von SmackDown, Kofi Kingston, Alberto Del Rio, Drew McIntyre und Cody Rhodes. Thomas, was denkst du, wer trifft im Finale aufeinander? Also der ganz große Finale, Favorit ist ja Sheamus. Da wird ja überall schon geschrieben, haben wir ja auch schon am Anfang gesagt, und dann da diese Rückkehr mit Triple H. Ich persönlich würde, und da gehe ich jetzt, da bin ich jetzt nicht ganz genau sicher, ob ich das tippen soll. Ich persönlich würde mir eigentlich wünschen, und könnte mir das auch durchaus vorstellen, dass Alberto Del Rio das Turnier gewinnt, als King of the Ring. Ich überlege gerade aber, wen er als Gegner haben könnte. Weil da bleiben ja dann eigentlich nur John Morrison, der war noch auf Raw-Seite, dann war noch Ezekiel Jackson, gegen den wird aber nicht, weil er auch ein Face ist. Sheamus, gegen den wird er auch nicht, weil es ein Heel ist. Der war noch Daniel Bryan. Daniel Bryan könnte sein. Das könnte sogar sein, dass im Finale Daniel Bryan und Alberto Del Rio und weil die beide ja auch diese Submission-Moves haben, da könnte man Submission gegen Submission wuppen und dass dann Alberto Del Rio gewinnt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man in der Raw-Show quasi den SmackDown-Kämpfer gewinnen lassen möchte. Aber ich finde, so zu dieser Arroganz von Alberto Del Rio würde auch dieses König Alberto Del Rio, dieses Gimmick, und wenn man das dann noch so ein bisschen spanisch-mexikanisch einfärbt, das würde eigentlich ziemlich gut passen, auch zu den ganzen Filmchen, die wir gezeigt haben. Also auf welches Match im Main Event im Finale tippst du? Also ich tippe, im Main Event gewinnt Alberto Del Rio gegen Daniel Bryan. Ich weiß zwar, dass ich auf Nummer sicher gehen würde, wenn ich sagen würde, dass Sheamus gegen wer ist von den Faces. Auf Face-Seite ist es auch bei SmackDown. Eigentlich, lass mich mal überlegen, wer ist denn auf SmackDown qualifiziert? Das ist Alberto Del Rio, Cody Rhodes, Drew McIntyre, wer war der vierte? Kofi Kingston. Ja, da wäre ja dann nur Kofi Kingston, das wäre ja im Prinzip, es sei denn, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Brackets sind, es sei denn, am Ende gibt es ein Raw gegen Raw Match, aber ich stelle mir irgendwie so vor, dass es eher Raw gegen SmackDown wird, weiß ich aber nicht. Also von daher tippe ich mal nicht Sheamus, auch wenn er der Favorit ist, sondern ich tippe, Alberto Del Rio gewinnt gegen Daniel Bryan. Ja, das wird vom Gimmick her natürlich wieder gut passen und auch da man SmackDown ja immer sehr stark darstellt momentan. Mhm. Ich habe jetzt bei mir schon viel hin und her gestrichen, ich habe jetzt aber als Matchpaarung Sheamus gegen Kofi Kingston geschrieben und Sheamus als Sieger unterstrichen. Vorher hatte ich da Alberto Del Rio stehen, aber das wird wieder nicht passen, weil SmackDown gegen SmackDown im Main Event von der Raw Show glaube ich nicht. Nee, ich tippe, Sheamus besiegt Kofi Kingston im Main Event, im Finale. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Würde auch passen, fände ich auch nicht so schlecht, obwohl Kofi Kingston ja ziemlich in der Versenkung verschwunden ist. Also ich glaube, ein Sieg findest gegen du? Ja, ich glaube, ein Sieg gegen Kofi Kingston wäre für Sheamus jetzt keine besonders große Leistung. Ich weiß nicht, ob ihn das wirklich so viel stärker machen würde. Auf der anderen Seite, wenn natürlich Sheamus jetzt gegen Kofi Kingston gewinnt und ihn vielleicht dann sogar nach dem Match nochmal weiter attackiert und dann Triple H als Überraschung reinkommt, ist vielleicht auch ganz okay. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Glaubst du denn, dass das King-Gimmick zu Sheamus passt? Ja, schon. Irgendwie. King Seamus? Ja, man muss ja nicht unbedingt immer dieses King dazu sagen. Was heißt denn King eigentlich auf Spanisch? Das kann ich dir so nicht sagen. Aber ja, mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde auf jeden Fall am Dienstag hoffentlich dann, wenn ich nicht zu lang bei der Arbeit sein muss, ist ja eine 3-Stunden-Sendung, dauert ja dann eine Weile, hoffentlich die Sendung dann schon sehen. Hast du uns sonst noch irgendwas zu erzählen? Lass mich mal überlegen, war sonst noch was? Nee, über den Gewinner bei Wer wird Millionär haben wir gesprochen. SmackDown wolltest du nicht besprechen. Gab es noch irgendwas bei NXT? Wer ist denn rausgeflogen bei NXT? Gab es eine Eliminierung? Habe ich noch nicht NXT gesehen. nicht gesehen. Ne, habe ich auch nicht gesehen. Gab es sonst gerüchtetechnisch noch irgendwas? Oder newstechnisch noch irgendwas im Wrestling, was wichtig war? Nee, ich habe jetzt aber gerade mal geguckt, was King, also König, auf Spanisch heißt. El Rey. Ja, EL, Leerzeichen und dann Rey. RAY? Nee, eher EY. Das wäre ja interessant. Ja. Wenn man Alberto Del Rio jetzt als El Rey bezeichnet und ihn dann gegen Rey Mysterio kämpfen lässt. Na, das passt ja zusammen. Ja, das wäre schon interessant. Ja, das ist interessant. Ja, vielleicht machen wir das ja. Wollen wir mal abfahren. Nö, nee, also sonst, ich glaube, newstechnisch, dadurch, dass jetzt tatsächlich die meisten Neuigkeiten in den Shows passiert sind, gab es so außerhalb, gab es glaube ich nicht vieles, was jetzt besonders wichtig gewesen ist. Hast du schon irgendwas gehört, die Apriltour in Deutschland, Österreich, wie die Karten da verkauft werden? Ob die jetzt gut, der Vorverkauf? Ja, ob der Nee, gut läuft? Ich habe da hört nämlich. man generell immer recht wenig von. Ja, ich habe auch bisher noch nichts Aber gehört. ich habe gesehen, also die kommen ja nach Kiel, Dortmund und München. Und ich habe, also Dortmund und München ist wieder ganz normal. Kinder ab 6 Jahre kommen da rein. Und in Kiel hat man genau wie in Hannover wieder den Fehler gemacht, dass erst ab 12 da reinkommen. Also viele Kinder, die da ja jetzt die Zielgruppe sind, werden da nicht reinkommen. Ja, ich nehme an, dass die Jugendschutzbehörden, dass die von den Ländern gesteuert werden und dass einfach hier im Norden, in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die von den Jugendschutzbestimmungen strenger sind. Weil es wird ja wahrscheinlich überall derselbe Veranstalter sein. Das heißt, dass Marek Lieberberg überall. ja, dann gelten die Regeln wahrscheinlich in den Ländern. So. Ich glaube, wir beschließen mal unsere heutige Sendung. Dann haben wir hier noch eine mehr oder weniger kompakte Zeit. Ja, wir sind auch heute ein bisschen später angefangen und da ich jetzt noch essen muss und auch nicht zu spät essen möchte, ist das vielleicht ganz gut. Dann kann ich mir noch ein oder zwei Folgen von The Wire angucken. Ich kann dir sagen, dass ich bei The Wire jetzt mit der fünften Staffel angefangen habe. Das heißt, die vierte Staffel habe ich durchgeguckt diese Woche. Die erste Staffel, da ging es ja, die Serie ist ja in mehreren Kapiteln, also eine Staffel ist quasi ein Kapitel organisiert. Das erste Kapitel ging um Drogen, die zweite über Drogen, die zweite Staffel handelt dann von dem Hafen da in Baltimore, die dritte Staffel von der Politik, die vierte Staffel vom Schulwesen und jetzt in der fünften Staffel, und könnte vielleicht sogar die interessanteste Staffel sein. Da geht es um Medien, wohl vor allen Dingen um eine Zeitung, der es nicht so gut geht, und um die lokalen Fernsehsender. Und da spielt natürlich überall dann eine Rolle, das steht ja so im Zentrum, das Verbrechen und diese Polizeieinheit, die da immer wichtig ist. Also es ist eine durchweg empfehlenswerte Serie. Allerdings ist sie auch sehr dialoglastig, das heißt, man sollte dann schon ein bisschen älter sein und ein bisschen Interesse für so politische Hintergründe und Zusammenhänge haben. Okay, dann wollen wir mal. Ja, Moment, du hast ja auch eine neue Serie gekauft, dann erzähl doch du noch mal zum Abschluss was über deine Serie. Über Tour nach F-Men? Genau. Ja, habe ich jetzt die ersten 5 bis 6 Folgen geguckt. Das ist typische Sketch-Comedy-Serie. Ist es Sketch oder ist es eine Sitcom mit einer zusammenhängenden Handlung? Also sind es Einzelgags oder ist es eine zusammenhängende Handlung? Es so ein bisschen beides. Es ist so eine Handlung, die über alle Folgen geht, aber nichts, was man jetzt unbedingt wissen muss. Also man kann es auch so einzeln gucken. Also ist es pro Folge eine Geschichte oder ist es sozusagen eine Aneinanderreihung von Sketchen? Nee, es ist schon eine Geschichte. Also die geht auch über die mehreren Folgen hinweg. Also die kann man verfolgen, die ist jetzt nicht so wichtig, aber es gibt schon eine übergreifende Geschichte über die ganze Staffel. Genau, weil das ist eigentlich der Unterschied zwischen Sitcom und Sketch, weil Sketch ist ja tatsächlich eher sowas wie Ladykracher oder früher SketchUp, aber das kennst du wahrscheinlich nicht mehr, wo tatsächlich die Schauspieler auch immer in unterschiedliche Rollen schlüpfen und dann quasi immer so in 2-3 Minütchen Kurzfilm immer einen Gag quasi spielen. Nee, das ist natürlich nicht. Genau, nee, ist auf jeden Fall gut, kann man gut verstehen. Ich habe jetzt auch noch mal so ein paar Simpsons-Folgen aus der neuen Staffel geguckt. Die Treehouse of Horror-Folge kann man sehr empfehlen. Ja, Simpsons habe ich länger nicht geguckt, aber da finde ich eigentlich auch fast alle Staffeln und gut. Und da ist auch selten eine Folge dabei, die wirklich schlecht ist. Die ersten zwei Folgen von der 22. Staffel waren leicht schwach. Da dachte ich schon, okay, die Staffel, die könnte wohl ein bisschen nicht ganz so gut sein, aber die nächsten drei Folgen jetzt, die waren alle sehr gut. Aha. Die habe ich länger nicht geguckt. Na denn. Ja. So, dann wollen wir mal beschließen, wa? Ja, dann wollen wir beschließen und ich denke mal, nächste Woche wird es dann Review von King of the Ring geben. Ja. Und die Weeklies, ich bin ja wieder mal gut auf dem aktuellen Stand. Ja, und die Krönung von King Mirko folgt dann natürlich noch. Von El Rey Thomas? Nein. Wir wollen es mal sehen. Ja, tschüss, liebe Hörer. Palim, palim.